Ausspruch über Ninive. Das Buch der Offenbarung Naums, des Elkositas. Ein eifersüchtiger Gott und ein Rächer ist Jahwe und voller Grimm. Ein Rächer ist Jahwe gegenüber seinen Widersachern und trägt seinen Feinden ihre Verschuldung nach. Jahwe ist langsam zum Zorn und von großer Kraft, aber er lässt nicht ganz ungestraft. Im Sturmwind und Wetter schreitet Jahwe einher, und Gewölk ist der Staub unter seinen Füßen. Er bedroht das Meer und trocknet es aus und lässt alle Ströme versiegen. Es verwelkt Basan und Karmel, und die Blüte des Libanon verwelkt. Berge erbeben vor ihm, und die Hügel zerschmelzen, vor ihm bäumt sich die Erde auf, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann standhalten vor seinem Groll und wer bestehen bei seiner Zornesglut? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, und die Felsen zerspringen vor ihm. Gütig ist Jahwe, ein Schutz in Drangsalszeit, er kennt wohl, die bei ihm Zuflucht suchen. Aber mit überströmender Flut macht er den Garaus denen, die sich wider ihn auflehnen, und Finsternis verfolgt seine Feinde. Was ersinnt ihr wider Jahwe? Den Garaus macht er, nicht zweimal wird sich Drangsal erheben. Wären sie auch wie Dornen verflochten und wie ihr Trank durchtränkt, werden sie doch wie völlig dürre Stoppeln verzehrt. Aus dir ging hervor, der Böses wider Jahwe ersann, der Heilloses plante. So spricht Jahwe, mögen sie auch zahlreich und noch so viele sein, so werden sie ebenso vertilgt und werden dahinfahren. Habe ich dich gedemütigt, so werde ich dich doch nicht nochmals demütigen. Und nun will ich sein Joch, das auf dir liegt, zerbrechen und deine Fesseln zerreißen. Wider dich aber wird Jahwe Befehl tun, dein Name soll fortan durch keine Aussaat mehr erhalten bleiben. Aus dem Tempel deines Gottes will ich Schnitzbilder und Gussbilder vertilgen, will dir ein Grab herrichten, denn du bist verworfen.